Wölferadio Spezial. Willkommen zurück, liebe Wölferadio-Zuhörer. Und anlässlich der 50. Folge des Wölferadios habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet, denn jetzt geht es in einem Spezial um die Zukunft unseres Vereins sozusagen. Ja, und, bei mir und was ist die Zukunft unseres Vereins? Ja, auf dem Platz, auf alle Fälle unser Nachwuchs. Und darüber möchte ich gerne sprechen, nämlich über unsere Nachwuchsarbeit, über die Förderung, die da entsprechend stattfindet. Alles ja im Rahmen der VfL Fußballakademie. Und dafür habe ich mir sehr, sehr kompetente Gäste heute eingeladen. Zum einen begrüße ich Pablo Thiam, Leiter der U23 in der VfL Fußballakademie. Hallo Pablo. Hallo. Dann begrüße ich den Nachwuchsleiter an der VfL Akademie, nämlich Fabian Wohlgemuth. Hallo. Hallo. Und last but not least Tobias Trittel. Er ist administrativer Leiter der VfL Fußballakademie. Hallo Tobias. Hallo Lenny. Ja, sehr schön, dass ihr euch Zeit genommen habt fürs Wölferadio bei diesem wichtigen Thema. Und wir starten auch gleich mit der ersten Frage und die geht umgekehrt der Vorstellungsreihenfolge an Tobias. Und zwar vor fast genau einem halben Jahr wurde das Nachwuchsleistungszentrum und die U23 wurden beide zusammengelegt zur VfL Fußballakademie. Tobias, wie sieht denn da eure Bilanz aus bislang? Wenn man es genau nimmt, haben wir ja schon eigentlich im letzten Sommer angefangen, die beiden Bereiche zusammenzulegen, beziehungsweise die Akademie zu gründen. Und ich glaube, man kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt so sagen, dass das rückblickend bisher sehr positiv alles gelaufen ist. Wir hatten ja das Ziel, oder haben es ja auch immer noch, sagen wir, unter der VfL Fußballakademie quasi ein Gütesiegel für Top-Talente-Förderung hier beim VfL mit zu schaffen, also quasi eine einheitliche, starke Marke zu schaffen, die sowohl nach innen als auch mit nach außen wirkt. Und ich glaube, da sind wir in den vergangenen Monaten schon ein ganzes Stück vorangekommen. Wir haben jetzt hier bei uns in der Akademie bestimmte Dinge angepackt, ein etwas moderneres Erscheinungsbild in den Funktionsräumlichkeiten geschaffen. Wir haben die Plätze draußen hier im Porsche-Stadion optimiert und sind auch so schon im täglichen Arbeiten in den Bereichen einfach deutlich enger zusammengewachsen. Im letzten Sommer zum Beispiel, das war auch ein erster Schritt, waren, glaube ich, erstmalig die Mannschaften von der U23, U19, U17, U16 gemeinsam im Trainingslager in Polen gewesen. Dann hatten wir jetzt im weiteren Verlauf des Jahres ja auch, unter dem Siegel VfL Förderkader, der sich ja in erster Linie zusammensetzt aus Spielern U23 und U19 ergänzt mit einigen Profispielern, erfolgreich auch am Premier League International Cup dran teilgenommen oder dann jetzt auch im Winter am Florida Cup, und das waren ja auch alles Zeichen, dass wir dann nochmal deutlich enger zusammengerückt sind, auch wenn es letztendlich natürlich auch eine Weiterentwicklung einfach auf sehr, sehr hohem Niveau ist, weil die Bereiche oder die beiden Bereiche vorher ja auch schon sehr professionell einfach auch aufgestellt waren und gearbeitet haben, aber ich denke, das ging jetzt alles auch schon in die richtige Richtung. Wenn man mal ein paar Meter weiter guckt, so Richtung Allerpark, wo die Profis trainieren, da stand ja vor kurzem ein Trainerwechsel an. Andries Jonker ist jetzt in der Verantwortung. Wenn solche Entscheidungen fallen in der Lizenzspielerabteilung sozusagen, welchen Einfluss, Fabian, hat das denn auf eure tägliche Arbeit, so ein Cheftrainerwechsel zum Beispiel? Naja, wenn man mal die durchschnittliche Verweildauer eines Bundesliga-Trainers in einer Liga betrachtet, dann sind das, glaube ich, knapp unter 2 Jahren. Und das steht natürlich auch ein Stück weit in einem Widerspruch zu einer Nachwuchsausbildung, die natürlich über mehr als 2 Jahre, über 3, 4, 5 Jahre angelegt ist. Und deshalb ist es schon wichtig, dass die Eckpfeiler, die Rahmenbedingungen einer Philosophie von einer stabilen sportlichen Leitung getragen werden und dass die auch über mehrere Jahre wirken kann. Und es ist natürlich so, dass ein Cheftrainer der Bundesliga spezifischen Einfluss nehmen soll. Aber wie gesagt, die Basis, die muss über mehrere Jahre und auch mehr als 2 erhalten bleiben. Weil viele Fans vielleicht da nicht so den Einblick haben oder auch haben können letztendlich. Vielleicht kann Pablo nochmal was sagen zur generellen Zusammenarbeit zwischen der VfL-Akademie und dem Profibereich. Also grundsätzlich ist die primäre Zusammenarbeit ganz pragmatisch, das Training und die Spiele. Die Profiabteilung hat einen Einblick auf unsere Mannschaften. Wir berichten täglich und wöchentlich über unsere Spieler, über die Talente, über Probleme, die sich ergeben. Und das ist erstmal der erste Schritt. Natürlich geht es ins Detail, bis in die Kaderplanung, darum, ein einheitliches Bild zu formen, dass die Abteilungen im Prinzip nachhaltig arbeiten können. Dazu bedarf es, dass wir uns absprechen, wenn wir Spieler verpflichten, weil wir, wie Fabian schon gesagt hat, über mehrere Jahre verfolgen wollen. Das heißt, Fabian würde keinen Spieler verpflichten, der bei uns keine Chance hat zu spielen und den zum Beispiel der Lizenztrainer oder die Lizenzabteilung nicht kennt. Das heißt, weil so viele Mannschaften involviert sind, ist ein täglicher Gedankenwechsel beziehungsweise tägliche Gespräche das A und O. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich natürlich ein bisschen geschaut, wenn dann so auch zum Beispiel Pressemitteilungen rausgegangen sind von der Akademie. Und da stand was ganz Interessantes drin. Und zwar, die Idee der Akademie wurde mit Exzellenzgedanken und ganzheitlicher Nachwuchsphilosophie beschrieben dort. Das ist ja richtige Fansprache, möchte ich mal sagen. Und deswegen wird mir der Fabian jetzt mal erklären, was verbirgt sich denn dahinter und welche Philosophie hat denn die Nachwuchsarbeit des VfL? Na gut, ist natürlich nicht so ganz einfach. Diese Philosophie, die ja inzwischen, glaube ich, über 500 Seiten bei uns umfasst, in ein so ein Interview zu packen. Aber ich glaube, wir können schon zusammenfassen, ja, wir wollen die Besten trainieren, die besten Spieler zu Bundesligaspielern machen, wollen auch die besten Spieler dafür ausbilden und ja, wollen uns nach internationalen Standards auch richten und danach trainieren. Ganzheitlich bedeutet, dass wir eben nicht nur ja bestimmte Attribute auf dem Platz ausbilden, sondern uns auch ja zum Vorsatz, nicht zum Vorsatz, vorgenommen haben, eben auch die Spieler ins Leben danach begleiten zu wollen und deshalb natürlich auch großen Wert auf schulische Leistung legen, auf mentale Ausbildung, auf ja eben auch auf ganz einfache Dinge wie Disziplin, wie eine gute Erziehung, einfach ja, dass man sagt, okay, jetzt entlassen wir Spieler nach der A-Jugend aus dem Haus, die möglicherweise keine Bundesligaspieler werden und die sollen eben den richtigen Weg auch neben dem Fußball im Leben nehmen können. Und das bedeutet eben bei uns auch ja ganzheitlich. Gerade in Zeiten, wo es nicht so läuft, gibt es ja von Fans öfter mal und auch schnell die Forderung zu sagen, da müssen wir halt mehr mit dem Nachwuchs auflaufen. Sprich, laufen wir halt mit der A-Jugend auf, auch wenn wir dann verlieren, aber die Jungs reißen nicht wenigstens den Allerwertesten auf. Die Frage ist an Pablo, ist sowas überhaupt realistisch? Könnte man mit dem Nachwuchs mehr oder weniger mehrheitlich auflaufen? Oder ist die Kluft da letztendlich auch zu groß zwischen Bundesliga und auch Nachwuchsbereich? Nein, ich glaube, die Fans haben immer Verlangen nach Spielern, die unbekümmert über den Platz laufen, also unbeschwert ihre Arbeit verrichten, aber natürlich ist diese Forderung nicht umzusetzen. Wir wissen aus langjähriger Erfahrung, dass selbst A-Jugendspieler, die in den Männerbereich wechseln, selbst in die U23, also die besten 3 Monate brauchen, wenn es schnell geht, um sich zu akklimatisieren. Insofern wissen wir, wie weit der Weg noch in die Bundesliga geht. Es gibt immer wieder den einzelnen Fall, der die Bereiche überspringen kann. Das hat es ja auch schon auch bei uns gegeben. Aber in der Regel muss man einen Schritt nach dem anderen machen. Und ich verstehe die Fans und wir werden auch vermehrt daran arbeiten, dass auch im Profikader junge Spieler integriert werden, langsam integriert werden. Das heißt erstmal über Trainingseinheiten, über Freundschaftsspiele, bevor sie in der Bundesliga im Tagesgeschäft überhaupt mitmischen können. Aber natürlich, das ist der Weg der Zukunft, auf junge Spieler zu setzen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, was für eine Qualität die jungen Spieler haben. Fabian hat eben die mentale Voraussetzung angesprochen. Das kann man keinem einpflanzen. Die Individuen müssen wachsen. Und bei dem einen geht das schneller, bei dem anderen langsamer. Man darf sie auch nicht überfordern, gar verbrennen. Insofern muss man das behutsam angehen. Aber wenn die Qualität da ist, wenn alle Rahmenbedingungen erfüllt sind, die körperliche Verfassung da ist, die mentale Stärke da ist und die Qualität vorhanden ist, bremsen wir keinen Spieler. Da vielleicht gleich eine passende Hörerfrage zu, nämlich von Hörer Stefan. Er fragt sich nämlich, ob die Jugend beim VfL tatsächlich eine echte Chance bekommt. Er hätte mehr den Eindruck, dass Talente ja mehr oder weniger häufiger auch dann abgegeben werden, nennt er die Beispiele Julian Brandt oder auch Donkor, und dass eher dann tatsächlich auf die arrivierten Kräfte gesetzt wird im Profibereich, sprich, die könnten sich dann auch, ja, sag ich mal, schwächere Spiele leisten und im Gegensatz dazu würde die Jugend gar keine richtige Chance bekommen. Wie seht ihr das? Also ich glaube, dass man da alles differenziert sehen muss. Bei solchen Sachen müssen natürlich nicht nur Verein, Trainer, Spieler mitspielen. Die Rahmenbedingungen müssen auch passen. Ganz kurz mit Julian Brandt. Wenn ein Spieler nicht bei uns bleiben möchte und wir ihn nicht halten können, weil wir keine verrückten Sachen machen wollen, dann muss man irgendwann eine Entscheidung treffen, wohl wissen, dass er natürlich irgendwann woanders durchstarten kann. Die gleichen Fälle hat es auch schon gegeben bei Spielern, die wir abgegeben haben, auch Geld bekommen haben, die aber keine Karriere gemacht haben letzten Endes. Insofern geht es in beiden Richtungen. Und in anderen Fällen ist es natürlich so, dass wir versuchen, auch auf die Spieler einzuwirken, aber die Spieler auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Und die Entwicklung kann ja sein, bei uns in der U23 zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Die Entwicklung kann aber auch sein, ein anderes Umfeld zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln, um einfach auch in einem anderen Bereich nochmal gefördert zu werden, so wie bei Anton Donkor. Wichtig ist, dass wir das ganze Thema weiterverfolgen. Es gibt kein Patentrezept, was die Ausbildung angeht. Wichtig ist, dass wir da die Themen ganz eng verfolgen. Also wir haben einen Betreuer, der sich um die Spieler kümmert, die unterwegs sind, die nicht mehr direkt bei uns sind. Wir haben intern Betreuer, die auch versuchen, vermehrt auf die Spieler einzuwirken, die hier sind. Also es sind tägliche Themen, die aufkommen, und deswegen kann man nicht das Thema einfach pauschalisieren. Grundsätzlich ist unser Wunsch, eigene Spieler auszubilden, eigene Spieler für die Profimannschaft vorzubereiten, aber es ist kein geradliniger Weg, den man bestreitet. Da kommen einige Probleme immer auf uns zu, und die müssen dann halt differenziert gelöst werden. Großes Thema war in den vergangenen Monaten auch, dass die VfL-Akademie ja eigentlich ein Neubauprojekt sein sollte. Das wurde dann sozusagen zurückgestellt, auch wegen der allgemeinen Situation in der Stadt. Ist das immer noch so, Tobias? Hat sich daran was geändert? Beziehungsweise welchen Einfluss hat das, dass dieses Neubauprojekt sozusagen erstmal nicht umgesetzt wird, dann auf eure tägliche Arbeit? Ja, also ganz grundsätzlich glaube ich erstmal, dass man die Gründung der Akademie und auch das Zurückstellen des Neubauprojektes nicht unbedingt erstmal einen Topf mitwerfen sollte. Sicherlich war es damals so, dass die Medien ja schon mal sehr gerne aufgegriffen hatten, Neubauprojekt gestoppt. Man konnte sehr plakativ, sage ich mal, schreiben, hier diese Thematik wirkt sich auch extremst auf den VfL mit aus. Es war sicherlich so gewesen, dass wir in den Gedanken spielen für ein Neubauprojekt schon recht weit waren. Dann aber natürlich im Zuge der Gesamtsituation dann erstmal gesagt haben, okay, wir stellen das gewissermaßen zurück. Letztendlich sind wir jetzt aber auch nicht in eine Schockstarre verfallen und haben gesagt, okay, dann machen wir erstmal gar nichts, sondern wir haben schon natürlich versucht, trotzdem die nächsten Schritte zu gehen, haben deswegen ja auch das Nachwuchskonzept dahingehend weiterentwickelt, die Akademie gegründet, gehen jetzt vielleicht eher nochmal einen Zwischenschritt. Jeder, der am Porsche Stadion vorbeifährt, sieht ja, dass da momentan auch ein weiteres Gebäude mit gebaut wird, wo dann ab Winter dann auch die U23 ein neues Haus mitfinden soll. Also wir werden auch räumlich dann zusammenwachsen. Perspektivisch gesehen bleibt aber ganz klar auch ein Neubau der Akademie für uns im Mittelpunkt. Und wir nutzen einfach jetzt schon mal die Zeit, sage ich mal, auch mit der Gründung der Akademie, dass den noch engeren Verzahn der Bereich auch inhaltlich einfach schon mal und entsprechend weiterzuentwickeln und dann auch bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn wir dann tatsächlich den Neubau irgendwann angehen. Andries Jonker hat bei Amtsantritt gesagt, dass er sehr, sehr gerne auf den Nachwuchs setzen würde. Wenn die Jungs gut sind, dann öffnet er da die Türen, hat er gesagt. Pablo, wie sehr freut euch das und wie sieht dann sozusagen dann auch der Austausch aus, der dann da wahrscheinlich stattfinden muss? Also natürlich hat es hier schon mal eine Runde gegeben, wo auch der Trainer vorgestellt wurde und seine Mitarbeiter, das ist ja ganz klar. Aber wir hatten noch nicht die Zeit, in die Tiefe zu gehen, weil auch erstmal die Profimannschaft jetzt in eine prekäre Lage zu bestehen hat. Grundsätzlich ist es unsere Philosophie, und das weiß Andries Jonker auch, dass wir junge Talente ausbilden wollen. Nur ist das Tagesgeschäft erstmal entscheidend. Und er hat selber gesagt, wenn die Jungs gut genug sind. Und wann ist ein Junge gut genug? Letzten Endes, wenn er in der Lage ist, das, was von ihm verlangt wird, auf dem Platz bei der Lizenzmannschaft, also bei den Profis, abzurufen und auch da eine Duftnote zu setzen. Und das ist das, was die Jungs verstehen müssen, das, was sie unterstützen. Wie gesagt, wir bremsen keine jungen Spieler, ne, wir wollen die pushen, aber das Ganze braucht Zeit und wie wir diese Zeit gestalten, wie wir diese Zeit optimieren, das ist im Prinzip das Zusammenspiel zwischen Lizenzabteilung und Akademie, zwischen U19 und U23. Daran arbeiten wir, aber grundsätzlich ist es immer der Wunsch der Trainer, die Jungs einzubinden, aber wir wissen auch, wie wichtig das aktuelle Tagesgeschäft ist. Jetzt möchten die Fans natürlich immer gern auch Namen wissen. Wer steht da sozusagen auf dem Sprung? Wer könnte den Weg in den Profifußball sozusagen schaffen? Die Itter-Zwillinge werden immer genannt in diesem Zusammenhang. Fabian, kannst du da vielleicht ein paar Namen nennen, beziehungsweise auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, plaudern kann ich immer, aber natürlich ohne Namen zu nennen, weil ich schon glaube, dass es jetzt am Ende des Tages auch oder am Anfang des Tages eher unseriös wäre, sich da auf bestimmte Namen festzulegen. Was wir aber mit Fug und Recht von uns behaupten können, ist schon, dass zumindest die Anzahl der Spieler, die es in die Bundesliga schaffen können, über die Jahre stetig vergrößert wurde. Das heißt, wir werden bestimmt in den nächsten Jahren eine größere Anzahl von Spielern sehen, die bei uns ausgebildet wurden. Ich muss aber noch mal kurz auf Pablo eingehen. Am Ende ist es auch so, schon die Statistik beweist einfach, dass es die wenigsten schaffen und es müssen nicht immer unsere Spieler in einer eigenen Bundesligamannschaft landen, sondern wir sind auch schon stolz darauf, wenn es viele unserer Spieler in den internationalen Berufsfußball schaffen. Und auch darauf sind wir schon stolz. Und ich glaube, am Ende kann man erst definitiv sagen, ob jemand Bundesliga ist, wird oder auch bleibt, wenn er im Ernstfall auch zum Einsatz gekommen ist. Wenn er in diesen spezifischen Drucksituationen, in dem man sich befindet, wenn man da oben spielt, auch sich nachhaltig beweisen kann und dann kann man erst davon sprechen, derjenige hat es geschafft. Und vorher eine Aussage zu treffen, wie gesagt, wäre unseriös, schon allein vor dem Hintergrund, weil wir es ja auch mit so vielen Entwicklungssprüngen, Entwicklungsdellen zu tun haben, die wir tagtäglich begleiten müssen, dass viele Dinge eben nicht vorhersehbar sind. Ja, aber wir sind zuversichtlich, dass es in der Zukunft noch mehr schaffen, als jetzt schon geschafft haben. Ah, da lässt er sich nicht locken mit Namen. Aber gut, ein Name, der in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder präsent war, war Hendrik Hansen. Er war ja auch zu Gast bei mir hier im Wölferradio als waschechter Wolfsburger, der sein Profidebüt gegeben hatte. Jetzt soll er verstärkt bei der U23 wieder eingesetzt werden. Pablo, wenn man sozusagen den umgekehrten Weg jetzt mal betrachtet, da kommt wieder jemand von den Profis runter. Muss der dann, sagen wir mal, aufgebaut werden als Spieler? Muss er sozusagen mehr gepusht werden? Wie sieht es da aus? Gibt es da ein spezielles Programm, was ihr dann sozusagen absolviert und mit ihm? Wie sieht das aus? Also das ist eigentlich meine Paradedisziplin, weil ich da viel aus Erfahrung sprechen kann, wenn die Spieler sowas erleben. Aber das ist insofern gut für mich, weil ich versuche, knallhart und ehrlich zu denen zu sein. Wenn man oben bei den Profis war und wieder runtergeschickt wird, dann heißt es ganz einfach, dass noch was fehlt. So, dann hat der Spieler zwei Möglichkeiten, sich zu ärgern oder einen Ehrgeiz zu entwickeln, die Themen, die ihm fehlen, nachzuholen. Und Hendrik ist ein sehr gutes Beispiel für einen jungen Spieler, der aus der Jugend kam, einige Probleme hatte, sich rangekämpft hat und sich wirklich in allen Belangen weiterentwickelt hat, so dass er als Notarmann war bei den Profis auch aushelfen konnte. Und dieses Aushelfen ist nur der erste Schritt. Das heißt, man wird getestet und er hat funktioniert. Bis zu einem gewissen Grad hat er funktioniert. Nur der Tagesablauf eines Profis oder die Trainingseinheiten, da kommen die Unterschiede raus und dann merkt man dann auch doch, dass vielleicht gewisse Drucksituationen ein-, zweimal bestanden werden, aber nicht permanent, dass dann man eher müde wird, dass man bestimmte Themen halt noch nicht drauf hat. Und ich versuche denen zu erklären, dass so eine Rückstufung eigentlich im Prinzip nur dazu dient, auch mal Luft zu holen wieder und neu anzugreifen. Und wenn man mit den Jungs ganz offen und ehrlich redet, auch wenn manche das nicht mögen, ist es so, dass am Ende des Tages die das Prinzip verstehen. Und Hendrik hat dann bei uns in der U23 sich wieder super präsentiert und wird mit Sicherheit auf kurz oder lang Bundesligaspieler werden. Nur es liegt an ihm zu zeigen, wie schnell er an seinen Defiziten arbeiten kann. Ja, wollen wir hoffen, dass er das packt und wieder nach oben kommt sozusagen. So viele Wolfsburger haben wir ja nicht diesmal geschafft haben in die Bundesliga. Aber eine Frage nochmal, in diesen Zeiten gibt es ganz, ganz viele ja, Mannschaften oder Vereine, die die U23 abmelden, Tobias. Warum setzt der VfL weiter auf dieses Modell sozusagen und warum ist das euch auch wichtig? Weil bei uns einfach die U23 ein ganz elementarer Bestandteil der Ausbildungskette ist. Also es hat die letzte Ausbildungsmannschaft für uns vor der Lizenzmannschaft dann einfach und bietet halt unseren Spielern einfach nochmal die Möglichkeit, sich da entsprechend auf den Herren- und Profifußball vorzubereiten. Auf der anderen Seite aber auch, das zeigt das Beispiel jetzt, ich sag mal aus der Hinserie, Sebi Jung, also auch einfach mal Spielern aus dem Profibereich, die verletzt sind, einfach auch wieder einen Weg zurückzubieten in den normalen Spielalltag. Ich sag mal jetzt auch mit dem Neubau des neuen Funktionsgebäudes hier im Porsche-Stadion, was ich gerade schon angesprochen hatte, dokumentieren wir ja auch nochmal, dass einfach die U23 für uns ein wichtiger Bestandteil ist und zeigen es auch deutlich nach außen. Und es gab auch bei uns eigentlich nie die Überlegung, irgendwie die U23 abzuschaffen, weil das für uns einfach eine perfekte Plattform ist, um halt junge Talente weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch einfach die Verantwortung da drin. Für Spieler, die aus dem Nachwuchsbereich rauskommen, aus der U19 rauswachsen, ihre Laufbahn hier bei uns beim VfL fortsetzen wollen, vielleicht nicht sofort den Sprung nach oben schaffen, einfach sich nochmal auf einen gewissen Level hier mit anzubieten. Ein Paradebeispiel dafür sicherlich auch ein Paul Seguin, der aus der U19 rauskam, 2 Jahre lang in der U23 gespielt hat, sich jetzt diese Saison bei der Profimannschaft, sage ich mal, fest im Kader etabliert hat und dessen Entwicklung natürlich auch immer noch nicht am Ende mit steht. Also U23 für uns einfach ein extremer, wichtiger Bestandteil auch der Ausbildungskette. Eine Frage, die viele Fans natürlich auch immer interessiert, ist, wie holt man oder wie entdeckt man letztendlich auch die Talente, die dann sozusagen in die Akademie kommen? Wie funktioniert da das Scouting bei euch und wie leistet ihr auch dann letztendlich die Überzeugungsarbeit, damit diese Talente nach Wolfsburg kommen? Fabian. Also vorab und grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass immer jüngere Spieler, auch teilweise mit 17 schon, heutzutage die Bundesliga strömen. Und deswegen hat natürlich der Wettbewerb um die Jüngsten ja exorbitant zugenommen und hat sich in die jüngeren Jahrgänge verlagert. Und der Wettbewerb um die Jüngsten hat sich natürlich auch internationalisiert. Wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk, besetzen inzwischen U12, U11, U13 Spieler in ganz Deutschland, wo die besten Spieler ja gesichtet werden sollen. Wir haben inzwischen bestimmte Analyseverfahren, mit denen wir Spiele schneiden und dort auch die besten auswählen. Wenn wir dann diejenigen ausgewählt haben, laden wir sie hier zu uns nach Wolfsburg ein, versuchen bestimmte Entwicklungsschritte aufzuzeigen, treffen uns mit der sportlichen Leitung, wegen pädagogische und auch wirtschaftliche Erwägungen ab. Und ja, am Ende machen wir es dann eben auch davon abhängig, ob derjenige sich vom Elternhaus schon abnabeln kann und dann treffen wir eine Entscheidung, wo eben die Meinung der Eltern, der sportlichen Leitung, unserer Pädagogen vor allen Dingen, eben zusammengefasst wird. Und dann hoffen wir, dass in den meisten Fällen am Ende der Umzug aus dem elterlichen Zuhause nach Wolfsburg dann eben stattfinden kann. Und die Berater spielen natürlich auch eine bestimmte Rolle. Die sind inzwischen Teil der Realität und die Berater sind sich inzwischen auch durchaus bewusst, dass sie eben auch moralische und pädagogische Grundsätze in bestimmte Entscheidungen mit einbeziehen müssen. Aber erste Ansprechpartner werden immer die Eltern bleiben. Und ich denke, in den meisten Fällen haben wir eine richtige Entscheidung getroffen. Wir wollen auch nicht auf jeden Konjunkturzug aufspringen, sondern wegen unserer Entscheidung eben mit allen Gesichtspunkten ab. Und ja, ich glaube, so haben wir inzwischen es geschafft, ganz gute auch mannschaftliche Ergebnisse zu erzielen. Das passt ganz gut in den Kontext meiner letzten Frage, die natürlich eine Hörerfrage ist. Hörer Gottlob möchte nämlich gerne wissen, so in die Richtung Scouting. Hast du es gerade gesagt, ihr macht ja nicht nur in Deutschland sozusagen die Augen auf und guckt, dass ihr Talente findet, sondern habt auch eine Zusammenarbeit mit der Ultimate Strikers Akademie Nigeria. Victor Osimhen ist da ein Stichwort sozusagen. Wie läuft das ab? Wie muss man sich das genau vorstellen? Und wie läuft da die Zusammenarbeit letztendlich auch ab? Also auch in Nigeria haben wir natürlich Scouts vor Ort. Nigeria hat einen großen Fundus von Talenten. Oshiman haben wir eben durch einen speziellen Scout vor Ort und unser Netzwerk vor Ort eben dort gesichtet, haben dort auch die Arbeit mit Talenten geprüft. Auch dort arbeitet man inzwischen modern und mit innovativen Hilfsmitteln. Also Nigeria ist inzwischen auch, das sieht man im Jugendfußball, eben auch so weit, international mitzuhalten und Schritt zu halten. Und deshalb ist so eine Kooperation für uns in Frage gekommen und macht auch für uns absolut Sinn, wie man eben bei einer Verpflichtung von Victor Osimhen sehen kann. Und wir hoffen eben auch mit einem Traineraustausch, mit einem Spieleraustausch dort das Niveau auf ein Exzellenzniveau anzuheben und eventuell auch in der Zukunft weitere Spieler aus Nigeria nicht nur zu verpflichten, sondern auch zum Probetraining einzuladen und möglicherweise auch für einen Wechsel zu anderen Vereinen auf den Profifußball vorzubereiten. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Talente, wo ihr auch immer sie her habt, den VfL irgendwann mal bereichern, uns viel Freude bereiten werden, dann sozusagen auch mal in der Bundesliga. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese interessante Runde, wie ich fand, zum Thema VfL Fußballakademie und Nachwuchsförderung in Wolfsburg. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, den Fans hat auch gefallen. Und bedanke mich in umgekehrter Reihenfolge bei Tobias Trittel, Fabian Wohlgemuth und Pablo Thiam. Vielen, vielen Dank. Danke. Und allen Hörern möchte ich natürlich auch danken fürs Zuhören bei dieser Sonderausgabe, bei diesem Spezial des Wölferadios anlässlich der 50. Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr habt ein paar Informationen mitnehmen können. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, wisst ihr ja, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Bis zur nächsten Ausgabe des Wölferadios. Wölferadio Spezial.